Dies sind unsere Schlagzeilen. WG-Film sorgt für Begeisterung. Ehrenamtliches Arrangement an der Polizeiakademie. Und AST erwartet intensive Rückrunde. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Guten Morgen. Ein Vordach einer Terrasse in der Ferner Landstraße geriet in der Neujahrsnacht gegen kurz nach 2 Uhr in Brand. Vermutlich war dort eine Silvesterrakete eingeschlagen. Aufgrund der feuchten Witterung ging das Feuer schnell von alleine aus. Die Ortsfeuerwehr Holtorf musste daher nicht mehr eingreifen. Die Wählergemeinschaft im Landkreis Nienburg hat vor einigen Wochen einen Kurzfilm veröffentlicht. Hierdurch soll vor allem für die Lokalpolitik geworben werden. Die Reaktionen auf diesen Film waren zahlreich und positiv, berichtet WG-Vorsitzender Jürgen Leseberg. Ich denke, da haben wir ganz tolle Aufnahmen gemacht über unsere Orte hier im Landkreis Nienburg. Und ich kann jedem nur empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Also ich kann nur sagen, dass auf unseren Internetauftritt im Landkreis, also unter Wählergemeinschaft Landkreis Nienburg, wir innerhalb von 7 Tagen fast 800 Klicks hatten. Unter YouTube läuft er auch. Also er findet scheinbar Beachtung und muss wohl ganz interessant sein. Das Projekt Crimic, Online-Begleiter im Strafvollzug von Peter Lutz Kallenbach und Tim Krenzel, ist angelaufen. Inhaftierten wird damit die Möglichkeit geboten, mittels einer gesicherten Plattform mit ehrenamtlichen Begleitern der Polizeiakademie Niedersachsen Kontakt zu haben. Nienburg ist dabei einer von 3 Standorten, die an dem Projekt mitwirken. Ziel des Projekts sei es, dass der Inhaftierte die Möglichkeit hat, seriös zu kommunizieren und resozialisiert zu werden. Die Distanz beim E-Mail-Kontakt sei dabei sehr positiv, so Kallenbach. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der ASC Nienburg ist mit seiner bisherigen Hinrunde in der Fußball-Kreisliga mehr als zufrieden. Zum Jahreswechsel steht das Team von der Mussriede auf dem 6. Tabellenplatz. Durch wetterbedingte Spielausfälle konnte das Team jedoch erst 14 der angesetzten 17 Spiele absolvieren. Es folgen also noch 3 Nachholspiele, zudem steht der ASC in der nächsten Runde des Kreispokals. Trainer Stefan Schiborra und seinen Jungen steht somit eine intensive Rückrunde bevor. Wir werden uns ordentlich vorbereiten, weil wir halt auch noch viele Spiele haben in der Rückrunde. Das heißt, wir haben ein straffes Programm und da müssen wir natürlich halbwegs auch fit sein, damit wir diese Spiele, die dann auch aufeinander folgen werden, auch dann ordentlich bewältigen können, ohne dass der Muskel halt zumacht oder so. Ne? Und wir haben ein Ziel und wollen einstellig Tabellenplatz behalten und mal gucken, was nach oben geht. Und wir haben nach unten geguckt, aber im Moment ist der Abstand nach oben weniger als nach unten. Das ist schön. Die nächste Spielansetzung ist am 21. Februar. Dort trifft der ASC dann auf den TSV Eistrup. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.